Lange, lange, lange vor den Enkeln des Senators, lange vor den Enkeln des Senators, mit den Söhnen des Senators kamen die ersten Immigranten, die damals noch Gastarbeiter genannt wurden. Das ist die Geschichte von Toronio Schiavo, geboren, verwachsen im Mezzogiorno. Frau und 8 Kinder und 3 leben kaum und 2,5 Schwestern in einem Raum. Toronio Schiavo ist abgehauen, zog in die Ferne, ins Paradies. Das liegt irgendwo bei Herne. Im Kumpelhäuschen, oben auf dem Speicher, mit 12 Kameraden vom Mezzogiorno. 400 Mark Miete und Licht aus dem Neuen. Da hockte er abends und trank seinen Wein. Manchmal schienen durchs Dachfenster rein richtige Sterne ins Paradies. Das liegt irgendwo bei Herne. Richtiges Geld schickte Tonio nach Hause. Sie zählten's und lachten im Mezzogiorno. Er schaffte und schaffte 14 auf dem Bau. Und dann kam das Richtfest und alle waren blau. Der Polier, der nannte ihn Itakasau. Das hört er nicht gerne im Paradies. Das liegt irgendwo bei Herne. Toronio Schiavo, der zog sein Messer. Das Schnappmesser war's aus dem Mezzogiorno. Er hieb sie den fetten Bauch vom Polier und daraus floss sehr viel Blut und viel Bier. Toronio Schiavo, den schnappten gleich 4. Er sah unter sich Herne, das Paradies, das lag gar nicht mehr so ferne. Und das ist das Ende von Toronio Schiavo, geboren, verwachsen im Mezzogiorno. Sie warfen ihn 70 Meter hinab und er schlug auf das Pflaster und zwar nur ganz knapp. Vor 10 dünne Männer, die waren müde und schlapp, die kamen grad aus der Ferne, aus dem Mezzogiorno ins Paradies. Das liegt irgendwo bei Herne. Toronio Schiavo, ein Lied aus den 60er Jahren. Aus den 60er Jahren. Und immer noch. Und neuerdings immer öfter werden ausländische Kollegen von inländischen Kollegen vom Bau geschmissen. Dabei gibt es nichts Dümmeres, als übereinander herzufallen, statt gemeinsam über diejenigen, die die Lage verursacht haben. Und nicht nur auf dem Bau.